Gib mal her. Vor Ablauf der Stunde geschafft hatten. Auf dem kleinen, die rötliche Gesichtsfarbe des zweiten Detektivs signalisierte, dass er auf etwas Interessantes gestoßen war. Okay. Besserung für deine Mutter. Ja, danke, Mrs. Matthews. Wiedersehen. Wiedersehen. Kaum hatte Peter den Motor angelassen, sprudelte Justus los, ohne dass ihn seine beiden Kollegen eigens dazu hätten auffordern müssen.